Tag im Landstuhler, Folge 20, Aufnahmedatum 31.12. Atmo oder Hintergrundgeräusche sind vom Mac oder von der Maus, wenn ich sie bediene, oder falls ich ein bisschen Geboller höre, von Silvester. Der Folge geht's um Pockenaufstieg. So ein bisschen Geocaching-Content habe ich, die Statistik wird ein bisschen gequält, gebe euch noch ein bisschen Update zu meinem Handy und meinem Telekom Prepaid und so, wie gesagt, Strava und Garmin, was zu letzter Zeit noch so ein bisschen los war, gebe euch Ausblick auf eine Sonderfolge und auf 2018. Fangen wir mal an. Brockenaufstieg, weil habe ich das ja wieder am zweiten Mal teilgenommen. Anfahrt für mich sind ungefähr 83 Kilometer, 4 Stunden. Hat eigentlich ganz gut geklappt, habe mir extra Freitag freigenommen, habe diesmal die Weihnachtsfeier wieder sausen lassen, beziehungsweise letztes Jahr hatte ich sie auch mitgenommen und bin dann nachts aufgestanden, aber ging zwar. Aber diesmal habe ich mich, wie gesagt, mit ein paar Leuten verabredet im Hotel und da war das schon ein bisschen schöner. Deshalb, wie gesagt, normal angefahren, aber wie gesagt, jetzt kein Verkehr. Am Anfang war ich ein bisschen traurig, weil man natürlich kein Schnee unterwegs, aber so ungefähr so 10, 15 Kilometer vor Schirke, dann hat Schnee angefangen und so, war wirklich sehr, sehr nahe durch Braunlage gefahren und so. Musste man schon ein bisschen langsamer machen, weil der Schneeflug kam und so. Ja, war wirklich so ein bisschen Winter Wonderland, war wie gesagt sehr, sehr nice. Getroffen, im Hotel eingecheckt, im neuen Hotel, also kurzer Insider, und zwar hat sich das Hotel umbenannt, ja, und da hat auch der Kollege Thomas Kruse an der Stelle noch ein paar Probleme gehabt, weil die noch so ein bisschen unkoordiniert waren und so. Ich fand es eigentlich, wie gesagt, in dem Hotel jetzt nicht schlecht, sie waren relativ motiviert und freundlich und so. Ja, das Zimmer war jetzt nicht so nice, habe irgendwie, obwohl ich die Krächte und die Brätste bin, habe ich irgendwie das glänzte Zimmer gekriegt und das glänzte Bett und so. Und ach, wie gesagt, gab auch Leute, die haben mir nicht bezahlt und auch noch Abendessen dabei gehabt. Aber naja, gut. Oh, komm, manchmal macht man Schnäppchen, manchmal macht man Kens. So ist es. Mittags sind wir dann auch ein bisschen zum Cache losgezogen, haben noch ein bisschen Kaffee und Kuchen gegessen und so. Ein bisschen durch Winter Wonderland gelaufen, war wirklich sehr, sehr nice. Die Martel noch getroffen und so, mit der noch ein bisschen unterwegs gewesen. Nacht-Cache gemacht und so. Das war wirklich geil. So als Sonderevent hat die Schirker Feuerstein Arena eröffnet. Gab es noch so ein bisschen Programm mit Disco und so. War wirklich relativ gut. Also wie gesagt, war ganz nice. Also wie gesagt, könnt ihr auf die Website verlinke ich mal. Könnt ihr euch mal, wie gesagt, mal angucken und auf jeden Fall halt mal hingehen, wenn ihr mal in Schirke seid. Ich glaube normalerweise, ob die jetzt so Eisdisco und so anbietet, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Denk mal Eishockey ab und zu mal spielte, beziehungsweise halt Schlittschuhverleih. Was jetzt hier noch war, also als Besonderheit, ich hatte meinen ersten Glühwein. Ja, gut, wäre es jetzt immer noch, warum ich keiner trinke, aber Thomas hat ihn ausgegeben. Also Glühwein nicht so meins. Wobei, jetzt kurzes Update, ich glaube, mit einer Feuerzangenbowle könnte ich mich anfreuen. Aber wie gesagt, habe ich auch nochmal so ein Schlückchen probiert. Fand ich mal besser als Glühwein. Also nächstes Mal werde ich mal meine eine Feuerzangenbowle mal kredenzen. Was ich noch als erste hatte bei der Wackerrunde, ich hatte starke Schokoriesen, die hatte ich bis dato auch noch nicht gegessen, und diese Schokina oder so, diese Koffeinschokolade, also wie gesagt, deshalb, das waren so die neueste Sache. Als wir noch durchs Oft gelaufen sind und ein paar Caches gemacht haben, haben wir Brockenbenno getroffen, und zwar zum ersten Mal, und das ist halt wirklich unikat, also wie gesagt, sehr sympathischer Mann, und wie gesagt, auch hier absoluter Respekt, ja, dass er da wirklich diese immer auf den Brocken hochgeht. Und wie gesagt, das ist ja die Statistik spoilern, aber der hat nur ein paar Höhenmeter abgerissen, kann ich euch sagen. Und am besten, wie gesagt, gefällt mir momentan sein Zitat, dass er ein bisschen langsam machen muss, dass er dann wirklich zu seinem 88. Geburtstag 8888 mal auf diesen Brocken war. Also wie gesagt, wirklich Respekt. Dann, wie gesagt, beim Abendessen haben wir im Holzfäller gemacht. Das war so ein bisschen Kneipe. Es war eigentlich ganz okay. Wie gesagt, kann ich euch empfehlen, aber kurz vorweg, wir waren auch am zweiten Tag noch und da, nächstes Mal müssen wir das Restaurant ein bisschen wechseln. Waren wir jetzt 2 Jahre in Folge immer abends essen, denke ich mal. So machen wir nächstes Mal was anderes. Dann abends haben wir uns noch mit dem Geo-Gedöns getroffen. Es war der Waffeleisen, das hatte ich ja auch mal bei mir. Das hatten wir auch noch mal besucht und wie gesagt, aber wir haben jetzt so lang Zeit mit dem Urbi und mit dem Park verbracht, weil wie gesagt, es ging ja morgens, ging es hier früh los, ja, also 5 Uhr aufstehen und duschen, also ich wiederhole extra, kurzer Insider, duschen und dann Abmarsch. Wie gesagt, paar schöne Winterimpressionen gesammelt, wie gesagt, paar Fotos gibt's, hab auch einen Film gedreht, also mit der GoPro-Kamera sind wir, wie gesagt, schön hochgelaufen. Die Befürchtung, die wir am Anfang hatten, dass wir nicht gut hochkommen, hat sich nicht bewahrheitet, da waren noch ganz andere vorher unterwegs. Und ach, wenn man so durch den Schnee stapfen muss, so 30, 40 Zentimeter hoch, sind wir wirklich gut vorwärts gekommen, bis wir halt, wie gesagt, auch auf der Forststraße waren. Und dann war es, wie gesagt, jetzt kein Problem, war natürlich in Anführungszeichen schon anstrengend, ja, aber rein von der Zeit her und so war es okay. Gebe euch noch mal kurze Update. Also wie gesagt, die Tour hat es leider nicht komplett aufgezeichnet, weil die Uhr Batterie in der Kälte so ein bisschen nachgelassen hat. Also ich schätze mal, es waren so 16 Kilometer, aber definitiv weiß ich, waren es 501 Höhenmeter. Aber wie gesagt, gute Tour. Habe sogar 2 Mountainbiker gesehen, die dort hochgezogen sind, manuell, also kein E-Bike. Hatte ich mir ja am Anfang auch überlegt, mein Bike mitzunehmen, aber wie gesagt, ging ja um die Gemeinschaft und zusammen hochzulaufen und so. Da hätte das nicht so ganz harmonisiert. Aber so, wie gesagt, also auf der Brocken fahre ich auf jeden Fall nochmal gut. Ob ich im Winter jetzt dann mit dem Bike fahren wird, weiß ich nicht. Aber auf Sommer habe ich es auf jeden Fall definitiv nochmal auf meiner Liste drauf. Brockenfrühstück war cool, war jetzt diesmal ein Mega-Event. Also Haufen Leute dort, aber ich denke, es hat sich relativ gut verteilt. Zur Aussicht oder was es halt war, Nebelsuppe, jetzt hier zu beschreiben, macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber glauben wir es, da hast du noch kein 15 Meter gesehen. War ach für mich, der praktisch letztes Jahr ja schon dort war, bei wirklich geilem Wetter und wirklich super, was auch mein Profilbild bei Telegram, bei wirklich geilem Wetter und geiler Pferd, war immer total was anderes, aber ja, das Wetter auf dem Brocke ist halt einfach so. Kann man halt nichts, ist halt so. War wie gesagt, Achmo, very nice, angezogen, war ich gut. Hat meine Wandersocken, meine Schneeschuhe an, also meine Moonboots. Die Leute, die mich kennen, wissen ja, da habe ich meine übelste Blase gelaufen letztes Jahr. Wie gesagt, keine Blase, Füße alles in Ordnung, kein Problem. Hat meine Skihose an, also keine lange Unterhose. Obersportshirt und ich glaube, meine Winterjacke, meine ganz normale. Und halt, wie gesagt, Mütze und Schal und so. Wie gesagt, keine Stöcke, die hätte ich nicht mal gleich nochmal mitnehmen sollen. Und wie gesagt, ging normal hoch. War natürlich jetzt schon geschwitzt und war ein bisschen anstrengend und so. Aber wie gesagt, habe ich mir schlimmer vorgestellt. War schön die Wanderung. Ach, nicht so oft umgeknickt in dem Schnee und so. Ach, war wirklich, wie gesagt, sehr, sehr nice. Trope habe ich noch die Enzyklia getroffen. Noch Selfie gemacht mit ihr. Dann ganz, ganz lustig, als wir runtergelaufen sind, der Brockenbenno natürlich getroffen, der wieder hochgelaufen ist. Also Thomas hatte wirklich ein sehr gutes Auge, der hat mir sofort erkannt. Ach, noch eine kurze Schürze mitgehalten und so. Wie gesagt, sympathischer Mann. Aber wirklich Respekt. Der ist doch mal, ich war zu mir runter, so um 11 Uhr. Da war halt, das wird da schon ein bisschen aufgeklärt. Ja, und dann ist er wieder hochgegangen. Also er geht wirklich jeden Tag hoch. Abstieg, wie gesagt, auf dem Video relativ cool. War dann natürlich dann auch ein bisschen mehr los. Ach, Leute, die normal auf der Brocken gehen, nicht mehr so Geocacher und so. Ja, dann auch ins Mittagsschläfchen gemacht. Leider nicht der Flachlandhiker und der Skalar beim Eishockey getroffen. Wir hatten uns zwar verabschiedet, aber wie gesagt, das soll nicht sein. Stichwort Parkplatz und so. Aber wie gesagt, deshalb ist zwar verpasst, aber ist nicht aufgehoben. Ich denke mal, man sieht sich auf jeden Fall nochmal. Wie gesagt, abends waren wir noch mal im Holzfäller essen, haben den Nachtcache nochmal gelöst. Habe ich auch meine erste Dose gefunden. Also ich habe nicht das Rätsel gelöst, aber ich habe die Dose gefunden. Deshalb, wie gesagt, ganz nice. Am Folgetag haben wir noch schön zusammen gefrühstückt. Ich bin dann noch nach St. Andreasberg gefahren. Dort war Skibetrieb. Ich habe das aber eher so ein bisschen erkundschaftet, weil dort ist auch ein Bikepark. Das heißt, wenn ich mal in der Harz will, würde ich mir auf jeden Fall vielleicht auch dort ein Ticket holen für den Lift und Bikepark fahren. Aber ich habe das auch ein bisschen mal angeguckt. Kann auch Sinn, wenn der Bikepark in Anführungszeichen frei ist. Also es gibt ja viele freie Bikeparks, die praktisch von so Vereinen und so freiwillig aufgebaut sind. Die haben normalerweise keinen Eintritt. Kannst du einfach frei benutzen, muss meistens auch hochtreten. Manchmal bieten sie als Add-on, bieten sie dann einen Lift an. Das ist eigentlich im Endeffekt nur für die Bequemlichkeit. Und hier muss man halt einfach checken, ob man auch in Anführungszeichen ohne Liftkarte zu kaufen, den Bikepark auch benutzen kann oder so. Das werde ich aber im Internet checken. Aber wie gesagt, für Bikepark will ich eher so bis an meiner Fahrtechnik anpassen. Es ist zwar sehr, sehr nice runterzufahren, weil es, was jetzt relativ safe ist, weil halt die Sprünge und diese Gaps und so schon in Anführungszeichen geplant ist. Ist halt ein bisschen was anderes, wie wenn du normal im Wald fährst. Aber irgendwie, weiß nicht. Also das mit dem Jump und dem Spring und dem Downhill, ich gucke zwar diese Videos sehr, sehr gern an, aber irgendwie da bin ich noch nicht so das Talent. Also ich denke, es hängt auch vielleicht so ein bisschen an der allgemeinen Fitness zusammen, dass ich ein bisschen ungelenkig bin und auch so Muskulatur aufbaue oder so und Gleichgewicht. Also da will ich jetzt in der Winterzeit noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich da einfach ein bisschen besser Körperspannung krieg und ein bisschen, ach nur dieses Springen überhaupt mal übe oder so, dass dann da das ein bisschen mehr Bock macht, wenn man da ein bisschen in den Bikepark geht. Habt ihr schon ein bisschen angeteasert? Ich war hier Geocachen, also zum Thema Geocachen. Also Rookie MK ist dort mein Geocacher-Name. Ja. Achtung, Hinweis, ich bin wahrscheinlich sogar schon länger Mitglied als manche, die hier schon machen. Also Mitglied bin ich seit 24. August 2013. Jetzt lachen nicht, mein erster gelockter Cache war wirklich der Brockenaufstieg 2013. Momentan, obwohl ich mit anderen unterwegs war, habe ich jetzt 7 Caches gefunden. Und irgendwie so richtig reingelesen und reingearbeitet habe ich mich nicht. Also ich brauchte auf jeden Fall noch mal ein Muggeltraining. Also wenn mich da, wie gesagt, gern mal mitnehmen will oder so, ich gehe gern mit. Ich assistiere, ich habe auch ein gutes Auge. Also ich finde die Sache auch schon. Aber so richtig diese Muse und dieses Rausfinden und Koordinate und das andere, weiß nicht, also so richtig angefetzt hat es mich noch nicht. Ich habe mal zwar hier, ach, wo in Hildesheim gibt es ja auch so ein paar Caches, aber die sind schon so ein bisschen zum Raten und ich habe schon mal rausgefunden, wie viel Sonnenblumen jetzt an diesem Ding da drin stehen. Aber ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Meditation, noch ein bisschen Muse, dass ich das so mache. Dann zu meinem Handy, Huawei P10, bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Also der Akku hält wirklich sehr, sehr gut. Also komm jetzt natürlich einen Tag rüber. Also auf 2 Tage teste ich meistens nicht. Diese Supercharge-Funktion ist wirklich sehr, sehr geil. Also hast du es wirklich in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde schon fast vollgeladen. Fingerabdruck-Sensor ist wirklich sehr, sehr geil. Geht sauschnell. Ansonsten muss ich mich halt ein bisschen an das kleinere Display gewöhnen. Hat ja in Anführungszeichen, ich glaube, nur 5,5 Zoll oder 5,2 Zoll. Mein altes hat ja 6 Zoll. Aber so vom Display her ist schon mal Kronkart, was ich halt ein bisschen mal checken muss, ist, ich sitze wirklich viel oft auf der Couch und beim Fernsehen gucke ich aufs Handy. Also ich merke das so ein bisschen an der Auge. Also entweder A, weil ich ein bisschen älter bin, oder B, ist das Handy gucke und das Fernsehen gucke nicht so gut. Also ich werde auf jeden Fall auch mal zum Augearzt gehen, mich doch mal durchchecken lassen, aber das nehme ich mir mal für nächstes Jahr vor, nicht so oft am Handy da rum suche oder insbesondere nicht halt am kleinen Handy in Anführungszeichen, weil ich mir doch nochmal so ein Tablet zulege oder so. Oder im Endeffekt, ja, vielleicht auch einfach dieses Social Media oder so einfach mal so ein bisschen reduzieren. Dann bin ja Prepaid-Kunde, also habe ich in Anführungszeichen hier nur ein Gigabyte Volumen. Also wie gesagt, im November hatte ich ja diese 12 Gig, von denen ich 3,5 in Anführungszeichen verprasst habe. Momentan habe ich noch 350 Megabyte übrig. Das heißt, ich habe jetzt im Monat 650 verbraucht, waren ja auch jetzt, wie gesagt, Brocken dabei. Was ich halt total verzichten muss, also ich kann definitiv kein Instagram benutzen, weil das zieht das Volumen weg ohne Ende. Facebook mit einer normalen Einstellung und auch Telegram und WhatsApp, dass du, wie gesagt, anwählen musst, wenn du Bilder und so runterlädst, komme ich wirklich eigentlich ganz gut direkt. Also wie gesagt, ein paar so Push-Up-Nachrichten habe ich weg. Ja, wenn man jetzt am Ende vom Monat nochmal genau die Statistik angucke, was wo was zieht. Also momentan habe ich eigentlich das Größte. Was ich brauche, ist, wenn ich mir Fotos in der Fotogalerie angucke. Aber das lässt sich in Anführungszeichen ja auch vermeiden, wenn ich mir es mal lokal speichere. Aber wie gesagt, da muss ich mal gucken, weil normalerweise nutze ich ja dieses, dass ich, wie gesagt, die Fotos immer dabei habe, in der Cloud nutze ich ja schon, aber wie gesagt, ich werde es einfach machen. Ansonsten bin ich doch ganz relaxed, wenn es nicht reicht, buche ich mir einfach den M. Eine L ist es, glaube ich, 1,5 Gig, habe ich auch noch vor 3 Minuten. Oder wenn es wirklich krass ist, haue ich die 5 Euro raus. Gibt es einen Day Pass, 24 Stunden, 3 Gig. Also da kann ich auch wirklich, wenn es wirklich nur eng sind sollte, kann ich mitleben. Aber wie gesagt, so rein vom Speed her wirklich krass. Also wie gesagt, für das, dass ich hier in unserem neuen TCW kein Netz hatte und noch nicht mal über WhatsApp ging, kann ich jetzt wir haben ja auch ein gefliestes Büro, sitze ich Mitte im Büro, in meinem gefliesten Büro und habe mal hier schön 40 Mbit Download und 45 Mbit Upload. Also wie gesagt, LTE merkst du da hier schon. Und wie gesagt, auch bei diesem Prepaid hast du hier Full Speed drin. Ansonsten noch ein bisschen Bike Contest oder was ist nicht Bike, eher so ein bisschen die Statistik habe ich hier gequält. Habe ich auch ein Video mal verlinkt. Und zwar habe ich hier leider, also im Mai habe ich mir ja, wie gesagt, mein neues Fahrrad geholt und auch dann relativ zeitnah diese Garmin-Uhr und auch diesen Computer. Das heißt aber, alles, was vorne dran war, ist nicht getrackt. Ich habe dann mal das importieren können und ein bisschen quer gecheckt. Also, was ich jetzt brutalerweise gerissen habe, also meine Statistik sind 2700 Kilometer, habe ich zurückgelegt und 52.000 Höhenmeter. Also wie gesagt, auf dem Blog ist nochmal die Statistik mit wo, wie viel Beats per Minute, Puls und maximalen Höhe und durchschnittliche Geschwindigkeit habe ich mal verlinkt. Hört sich jetzt für manche viel an, aber für jemand, der wirklich extrem Fahrrad fährt, ist es eigentlich, was heißt nix. Also ich gucke in so einen YouTube-Channel, der macht auch so Let's Plays, der ist aber wirklich sehr, sehr extrem. Der reist zum Beispiel 22.000 Kilometer und Höhenmeter habe ich, glaube ich, bei ihm gar nicht gesehen. Der ist aber auch viel mit dem Rad unterwegs und so. Der reist immer mit dem Rennrad zu Touren mit 330 Kilometern. Und von meinem Arbeitskollege, der Triathlon macht, ja, von dem fange ich jetzt gar nicht an. Aber wie gesagt, das finde ich auch ein bisschen zu extrem. Also wie gesagt, bikemäßig will ich jetzt hier nicht so viel raushauen. Also wie gesagt, ich bin noch dabei, habe auch mein Bike ja schon so ein bisschen grob geplant, aber wie gesagt, da das erst nächstes Jahr ist, will ich auch nächstes Jahr erzählen. Kurzer Ausblick noch, wie gesagt, Sonderfolge kommt jetzt bald raus, ja, mehr sage ich jetzt nicht. Und ansonsten rein Motto 2018, kein Sparbrötchen mehr, keine Lieder hören mehr. To be continued. An dieser Stelle. Ansonsten an alle, die noch da sind, vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2018. Und man hört sich vielleicht, aber auf jeden Fall, wer mich kennt, man sieht sich. Bis dann. Servus.